zugegebenermaßen gewesen bin. Ich werde was zur kritischen Theorie und zum Poststrukturalismus referieren, unter dem Titel Kritik als subversive Praxis mit Fragezeichen. Es wird sich dann hoffentlich am Ende einigermaßen klarstellen, was dieses Fragezeichen soll. Zeiten der Krise sind, so könnte man meinen, auch Zeiten der Kritik, doch nicht erst das Ausbleiben wirklicher Gesellschaftskritik angesichts der derzeitigen Krise, das sicherlich mit dem, wie Habermas es bereits in den frühen 80ern formuliert hat, Zitat, Absterben utopischer Energien, also dem Fehlen utopischer und imaginärer Horizonte zusammenhängt, wirft die Frage auf, was eigentlich unter Kritik zu verstehen ist. Ist Kritik mehr als eine bloße Empörung, mehr als eine verbalisierte Beschwerde? Wie funktioniert Kritik? Was zeichnet Gesellschaftskritik also aus? Nimmt man zunächst einmal den Begriff als solchen, so scheint offenkundig zu sein, dass darin zwei Bestimmungen enthalten sind. Ein analytisches Moment, also gewissermaßen das Was der Kritik, in dem Fall Gesellschaft, und ein beurteilendes oder normatives Moment, das Wie der Kritik, also der Teil der Kritik. Entsprechend lässt sich das Projekt der Gesellschaftskritik aus zwei Richtungen in Frage stellen, was beides historisch natürlich gemacht wurde. Entweder man bezweifelt die analytische Tragweite, betont also, dass die Kritik auf falsche Vorstellungen darüber beruht, was Gesellschaft sei, wie sie funktioniert und was daran überhaupt veränderbar ist. Oder man stellt Gesellschaftskritik darüber in Frage, was den Standpunkt, die Perspektive oder eben das Wie der Kritik angeht. Obwohl in der Regel beide Momente eng zusammengehören, da Kritik niemals, wie ich denke, ohne einen, sei es eine minimale Analyse dessen auskommt, was kritisiert wird, möchte ich mich im Folgenden hauptsächlich auf das Moment der Kritik konzentrieren. Also weniger fragen, was Gesellschaft in diesem Begriff Gesellschaftskritik meint, sondern eben Kritik. Ein Grund hierfür liegt bereits darin, dass gesellschaftskritische Positionen eben selten nur mit analytischen Einwänden zu kämpfen haben. Vielen wird stattdessen auch vorgeworfen, in ihren Maßstäben und Standpunkten fragwürdig, unbegründbar oder willkürlich zu sein. Um ein Beispiel zu nennen, ich kann zwar zu Recht und analytisch sinnvoll die Zumutungen und Unmenschlichkeiten der gegenwärtigen kapitalistischen Weltordnung kritisieren und zurückweisen, wenn ich das jedoch unter Berufung auf die Gebote Gottes tue, wird mir dies nicht nur in der Wissenschaft nicht besonders viel Resonanz bescheren. Entsprechend bedarf Kritik so die Folgerung einer Reflexion auf ihre eigenen normativen Grundlagen. Sie muss nicht nur ihren Gegenstand klären, sondern auch, auf welchen Prämissen sie beruht, in welcher Form sie sich artikuliert und mit welcher Zielrichtung sie auftritt. Denn schließlich entwirft Kritik immer auch in irgendeiner Form ein Bild dessen, was anders sein soll oder wie es anders sein soll. Bereits im Untertitel meines Vortrags habe ich angekündigt, dass ich diese Problematik im Zusammenspiel von kritischer Theorie und Poststrukturalismus diskutieren möchte. Warum gerade diese beiden Paradigmen hierfür zentral sind, möchte ich kurz noch erläutern, bevor ich dann gleich erläutere oder gleich darstelle, was die Gliederung des Vortrags ist. Ich denke, dass es sich bei diesen beiden Theorien oder bei diesen beiden Richtungen, weil es ja eigentlich im engeren Sinne keine kohärenten Theorien sind, sondern sozusagen eher bestimmte Ansätze oder Paradigmen, nicht bloß eben um zwei einzelne oder beliebige Ansätze handelt. Vielmehr scheinen mir diese beiden Ansätze zwei Positionen zu sein, die jeweils unterschiedliche und in sich paradigmatische Modelle von Gesellschaftskritik verhandeln. In diesen beiden Lagen verdichten sich in paradigmatischer Form zwei bestimmte Formen einer kritischen Sozialwissenschaft. Es sind Positionen, die sich neben bestimmten Vorstellungen der Art und Weise oder vielleicht genauer der Möglichkeit von Sozialkritik auch im Selbstverständnis als politische Wissenschaft zum Teil konträr gegenüberstehen. Ob implizit oder explizit, jegliche Gesellschaftskritik wird, so meine These, auf diese beiden oder eine der beiden Ansätze zurückgreifen müssen. Meine Diskussion dieser beiden Theorierichtungen zielt also nicht auf einen Theorievergleich in systematischer Absicht oder eine Schilderung der gegenseitigen Rezeption und des Diskussionsstandes zwischen diesen beiden Theorien, sondern vielmehr auf die Frage, was für diese beiden Richtungen idealtypisch unter Kritik verstanden wird. Ich werde diese beiden Positionen in einigen Ansätzen etwas zuspitzen, um insbesondere den Skandal herauszustellen, den poststrukturalistisches Denken bis heute für kritische Theorie darstellt. Einzig hieraus lässt sich meines Erachtens auch erklären, wieso gerade diese beiden Paradigmen oder wieso gerade dieses Paradigma, das der kritischen Theorie, also das Paradigma des Poststrukturalismus, das der kritischen Theorie in vieler Hinsicht sehr ähnlich ist, von deren Vertretern immer wieder vehement zurückgewiesen wurde. Ich komme also zur Gliederung. In einem ersten Schritt werde ich zunächst gewissermaßen die Dringlichkeit dieser Fragen, also ausgehend von den Diskussionen innerhalb der kritischen Theorie, diskutieren. Eine besondere Rolle nimmt hier zwangsläufig Habermas, mittlerweile auch Axel Honneth ein, da hier die Begründbarkeit von Kritikmaßstäben, also das, was ich im Folgenden diskutieren möchte, zum zentralen Reflexionspunkt kritischer Theorie gemacht wird. Die Fragen, die sich stellen, sind also, aus welchen Grundlagen schöpft sich Kritik, von welchem Standpunkt aus operiert sie? Was sind die Fundamente der Kritik, die normativen Maßstäbe, auf die sie sich gründet und von denen etwas als falsch, problematisch oder fatal kritisiert wird? Im zweiten Schritt möchte ich hierauf aufbauen, skizzieren, mit welchen Problemen meines Erachtens Kritik in der Moderne konfrontiert ist. Welche Bedeutung also das, was man neuzeitliche Wissensordnung nennen könnte, für die Frage hat, was wir unter Kritik verstehen und wie wir diese artikulieren können. Kritik findet sich, so die erste These, in einer Konstellation wieder, in der sie reflexiv sein muss. Das heißt, in der sie gezwungen werden kann, ihre eigenen Maßstäbe auszuweisen. Begrifflich spreche ich hier von nachmetaphysischen Bedingungen, also schon im Titel. Ich werde erläutern, was damit gemeint ist. Diese Konstellation spitzt sich, so wie ich meine, seit einigen Jahren oder Jahrzehnten noch weiter zu, da offenkundig geworden ist, dass das, was ehemals kritisch war und als Leitmotiv von Gesellschaftskritik lange Zeit sinnvollerweise und auch gut fungierte, nämlich etwas sowas wie Autonomie, Kreativität oder Selbstverantwortung, nunmehr quasi als Schmiermittel das Getriebe am Laufen hält. Im dritten Abschnitt werde ich dann auf Modelle der Kritik eingehen und diskutieren, welche Lösungsvorschläge hierfür, also für dieses Problem der Begründbarkeit von Kritik, angeboten werden. Ich möchte mich schon ein Stück weit entschuldigen, das wird zum Teil ein bisschen formal wirken, aber mir geht es darum zu zeigen, in welchen Varianten das Problem der Begründung von Kritik gelöst werden soll. Da diese Diskussion explizit eben um das Begründungsproblem zentriert ist, spielen nur diejenigen Ansätze eine Rolle in meiner Darstellung, die dieses auch zum zentralen Problem ihrer Argumentation gemacht haben und es entsprechend auch zu lösen versuchen, also weniger solche, die das umgehen oder komplett leugnen. Im Anschluss daran werde ich einzelne poststrukturalistische Ansätze zu Wort kommen lassen und versuchen, deren Ort innerhalb dieser Diskussion auszumachen. Kann man davon ausgehen, dass spätestens seit Adorno und Horkheimer auf tragische Weise deutlich geworden ist, dass Gesellschaftskritik nicht auf einen Standpunkt außerhalb der Gesellschaft rekurrieren kann, dann zeigt sich, dass der Poststrukturalismus dieses Problem, wie ich denke, auf eine andere Weise löst als die darauf folgende spätere kritische Theorie. Während Habermas und Honneth dies durch eine Rückgewinnung normativer Kritikmaßstäbe zu bewältigen versuchen, gehen poststrukturalistische Positionen noch über Adorno und Horkheimer hinaus und begreifen dieses Scheitern, also das Scheitern, systematisch sozusagen Maßstäbe für Kritik angeben zu können, als Chance zu einer anderen, nicht begründungsorientierten, sondern subversiven Form von Kritik. In einem letzten Punkt werde ich schließlich, wenn auch nur kursorisch, einige Folgerungen hieraus ziehen und zu bestimmen versuchen, wie Kritik aus dieser Sicht, also sozusagen vor diesem poststrukturalistischen Paradigma heraus, überhaupt noch aussehen kann. Das schließt den Kreis zu dem Titel des Vortrages, da Kritik hier, wie ich denke, sich dem Modell der Subversion annähert und Standpunkte allenfalls als provisorische Wegmarken in einem beweglichen Spiel der Kräfte verstanden werden können. Aber dazu am Ende mehr. Ich komme also zum ersten Punkt, zum Problem der Begründbarkeit von Kritik. Wer sich mit der Geschichte und Entwicklung der kritischen Theorie beschäftigt hat, wird vielleicht festgestellt haben, dass mit dem Bruch zwischen der älteren kritischen Theorie und der Weiterführung durch Habermas ein Thema zentral wird, das schließlich bis heute die Debatten, vor allem in Frankfurt, also ganz zentral in Frankfurt, durchzieht, wenn nicht dominiert. Nämlich die Frage nach dem normativen Fundament der kritischen Theorie. Die Probleme, die Habermas in den früheren Fassungen der kritischen Theorie, also hier vor allem Adorno und Horkheimer, erkennt, lassen sich hier nicht alle nennen. Sie kreisen aber insbesondere um eine zentrale Befürchtung, also das ist auch immer die Selbstartikulation von Habermas, nämlich dass Kritik sich selbst nicht mehr ausweisen kann. Dass sie sozusagen, das ist der Vorwurf, zu einer antidemokratisch-elitären Kritik wird und unter dem totalen Ideologieverdacht, Zitat Habermas, entweder pessimistisch wird oder totalitär. Habermas Programm bestand daher vor allem mit der Theorie des kommunikativen Handelns in einer Reformulierung der kritischen Theorie oder genauer in einer Bergung der normativen Maßstäbe der kritischen Theorie und, so zumindest seine Selbstbeschreibung, in einem Zurück zu dem Programm der 30er Jahre, also das, was Horkheimer in den Antrittsvorlesungen und anderem formuliert hat. Also ein Zurück hinter den geschichtsphilosophischen Pessimismus der Dialektik der Aufklärung. Diesen Hintergrund zu kennen, ist auch für die Diskussion um das Verhältnis von kritischer Theorie und Poststrukturalismus wichtig, da Habermas in den 80er Jahren, also nachdem er die TKH geschrieben hat, aus dieser Motivation heraus beginnt, sich der französischen Philosophie und Soziologie zuzuwenden, die bis dahin in keinem seiner Entwürfe eine irgendwie nennenswerte oder zentrale Rolle einnahmen. Vermittelt über seine Motivlage zu dieser Zeit, im Zentrum steht vor allem Vernunftkritik und diese normative Maßstäbe-Problematik, fällt die Beurteilung nicht besonders positiv aus. Foucault und Derrida werden weitgehend einem anti-aufklärerischen Programm zugerechnet. Bezüglich Foucault spricht er von, Zitat, einer kryptonormativen Scheinwissenschaft, bei Derrida von einer, Zitat, Mystifizierung gesellschaftlicher Pathologien und, Zitat, von lehrformelhaften Beschwörungen der Dekonstruktion. Gegen eine solche Rekonstruktion des Poststrukturalismus kann einiges eingewandt werden. Dies jedoch hier auszuführen, ist nicht mein Thema. Entsprechend halte ich es für interessanter, eben nicht nach der Stimmigkeit dieser Interpretation zu fragen, sondern darauf zu verweisen, was diese Rekonstruktion des Poststrukturalismus, die Habermas dort anführt, über die eigene Theorie, also in dem Fall die von Habermas, aussagt. Was von Habermas nämlich zu Recht bemerkt wurde, ist, dass poststrukturalistische Positionen und hier allen voran Foucault dieses eigene Projekt von Grund auf in Frage stellen. Sie unterlaufen die Grundannahmen seiner kritischen Theorie, indem etwa gegen Habermas die Existenz unvermachteter Bereiche des Sozialen geleugnet wird, werden die minimalen Ankerpunkte der Gesellschaftskritik, das heißt die gemäß der Formulierung Habermas, Maßstäbe der Kritik geleugnet. Dementsprechend verfügt die kritische Theorie, nimmt man die Einwände ernst, nicht mehr über die Fundamente, aus denen heraus sie ihre Kritik formulieren will. Dieser Momente beraubt, erscheint sie bloß als eine Theorie unter anderen. Wie wenig eine solche Vorstellung den Vertretern der kritischen Theorie behagt und auch behagen muss, zeigt sich am Ausspruch Honnets, dass sich die kritische Theorie, Zitat, von anderen Ansätzen der Sozialkritik nicht mehr durch eine Überlegenheit im soziologischen Erklärungsgehalt oder im philosophischen Begründungsverfahren unterscheidet, sondern einzig und allein noch durch den nicht aufgegebenen Versuch, den Maßstäben der Kritik, also auch hier wieder dieser Punkt, einen objektiven Halt in der vorwissenschaftlichen Praxis zu geben. Zitat Ende. Dies ist also der eigentliche Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen kritischer Theorie und Poststrukturalismus. Es geht, leider muss man soziologisch sagen, weniger um den Erklärungsgehalt bei der Beschreibung gesellschaftlicher Phänomene, sondern um normative Grundprobleme in der Beurteilung und Kritik von Gesellschaft. Ich bin damit beim zweiten Punkt zur Struktur von Kritik. Kritik untersteht also dem Begründungszwang. Das zentrale Kennzeichen der Moderne ist, und hier folge ich tatsächlich auch Habermas, dass Normen zur Diskussion gestellt werden können. Mit der neuzeitlichen Wissensordnung kann die Geltung von Normen selbst befragt werden und angezweifelt werden. Dies ist neu und bedeutet vor allem, dass argumentiert werden muss und dass man potenziell gute und vor allem innerweltliche Gründe angeben können muss, wenn man etwas zurückweist und kritisiert. Die Folge davon ist, dass Normen, nach denen etwas beurteilt und kritisiert wird, sich nicht länger bzw. immer weniger mit außergesellschaftlichen Instanzen wie Gott oder dem Naturrecht absichern und fundieren lassen. Nicht nur, aber vor allem in der Gelehrtenwelt und in der Wissenschaft werden solche Begründungen zunehmend fragwürdig und obsolet. Damit findet sich Kritik aber in einer Konstellation wieder, die ihre Gestalt und die damit verbundenen Probleme bis heute bestimmt. Zwei Punkte möchte ich kurz und zugegeben kursorisch herausstellen, weil es sozusagen nicht mein zentraler Punkt ist. Erstens, nämlich diese neuzeitliche Wissensordnung, also das, was ich hier unter nachmetaphysische Bedingungen angesprochen habe. Und zweitens die Probleme, mit denen Kritik schließlich im Laufe der Moderne, also in der Entwicklung innerhalb der Moderne zu kämpfen hat und die zum Teil dafür verantwortlich sind, wie ich denke, dass Kritik heutzutage für viele zumindest kein besonders attraktives Projekt mehr darstellt und für diejenigen, die es weiter betreiben wollen, immer schwieriger wird. Ich komme also zum ersten Punkt, also den nachmetaphysischen Bedingungen. Im Prozess der Moderne bzw. mit der Moderne schwindet zunehmend das Vertrauen in eine letztgültige Absicherung und Fundierung von Kritik. Kritik muss immanent, sie muss innerweltlich immanent sein, sie muss innerweltlich verfahren, sie kann ihre Normen nicht aus einem Jenseits der Gesellschaft schöpfen. Der archimedische Punkt, von dem aus eine Grenze gezogen oder Kritik begründet werden kann, erscheint genauso unmöglich wie der Blick von nirgendwo, wie es Thomas Nagel mal formuliert hat, oder wie es Georg Lukács einmal gegenüber der kritischen Theorie formuliert hat, das Grand Hotel am Abgrund, von dem man auf das gesellschaftliche Desaster herunterschauen kann und das neben der guten Sicht eben auch eine Rückzugsmöglichkeit wird. In diesem Sinne lässt sich in Anlehnung an Habermas auch für Kritik von einem nachmetaphysischen Zeitalter sprechen. Also Habermas verwendet den Begriff in einem anderen Kontext, aber ich glaube, dass man das hier übertragen kann. Da metaphysische und außerweltliche Ankerpunkte fragwürdig werden und Kritik sich eben nur noch innerweltlich begründen lässt. Hinzu kommt aber, und das ist mein zweiter Punkt, also das, was hier unter historische Limitation von Kritik benannt wird, im 20. Jahrhundert, also spätestens im 20. Jahrhundert noch ein weiterer Aspekt. Die bisherigen Modelle der Gesellschaftskritik wurden nämlich aus mindestens drei Gründen weiterhin in Frage gestellt. Das eine wäre sozusagen unmittelbar historisch, nämlich der Schock und die Enttäuschung über ein eigentlich im Namen der Emanzipation eingeleitetes Zeitalter, das dann aber in die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts gekippt ist, haben dazu geführt, dass auch die normativen Leitbegriffe, auf die sich Gesellschaftskritik zuvor berufen konnte, wie etwa Gleichheit, in Zweifel gezogen werden mussten oder müssen. Ideale wie Gerechtigkeit, Autonomie oder Vernunft werden aufgrund der Entwicklung des 20. Jahrhunderts zu fragwürdigen Instanzen emanzipatorischer Politik. Der zweite Punkt betrifft die Frage nach der Sprecherposition. Nicht erst, aber vor allem die Postcolonial Studies haben eine Diskussion darüber in Gang gesetzt, wer als Sprecher oder Sprecherin von Kritik auftritt. Problematisiert wurde vor allem das für andere Sprechen. Idealtypisch verankert im intellektuellen Verständnis von Jean-Paul Sartre, in dem der universelle Intellektuelle keinen partiellen Standpunkt in der Gesellschaft hat oder besitzt, sondern im Namen des Allgemeinen spricht. Solche autoritär paternalistischen Bevormundungen gilt es demnach aber zu vermeiden. Kritik muss sich die Frage stellen lassen, in wessen Namen und für wen sie spricht. Entsprechend wird eine bestimmte Form von Kritik zurückgewiesen. Man könnte auch sagen, Kritik wird selbstreflexiv, denn um ein Beispiel zu nennen, ich kann nicht als Kritiker die mangelnde Autonomie beispielsweise einer Gruppe kritisieren und dies selbst in einer paternalisierenden Form tun, indem ich wie selbstverständlich als Sprecher auftrete und diese Gruppe damit meinem Sprechen unterwerfe. Ein dritter Punkt umfasst schließlich eine weitere Entwicklung, die jüngst vor allem von Boltanski und Schiappello benannt wurde, in diesem Buch Der neue Geist des Kapitalismus, vielleicht kennen das einige. Es zeigt sich nämlich, dass die Maßstäbe der Kritik, also Begriffe wie Freiheit, Autonomie oder so und so weiter, je nach historischer Konstellation völlig unterschiedliche Rollen einnehmen können. Was einst als Maßstab der Kritik galt und als solcher durchaus nicht integrierbar und denkbar oppositionell war, kann durch gesellschaftliche Veränderungen zur legitimatorischen Basis eines neuen gesellschaftlichen Regimes werden. Also in dem Buch geht es vor allem um die Transformation des Kapitalismus von einem Modell, das an der rigiden Monotonie der Fabrik ausgerichtet war, zu dem flexiblen und kreativen Netzwerkkapitalismus heutiger Zeit. Ich beende hier die kursorischen Anmerkungen zu den Transformationen oder Metamorphosen der Kritik. Hierzu wäre sicherlich noch einiges mehr zu sagen. Worum es mir aber in erster Linie geht in diesem Punkt, ist die historische Position zu benennen, von der bzw. in der wir heute sprechen, und deutlich zu machen, dass wir, wenn wir von Gesellschaftskritik sprechen oder diese betreiben wollen, nicht von einem geschichtslosen Punkt aus sprechen, sondern beachten müssen, in welchen Diskurs- und Machtverhältnissen wir dies tun. Damit komme ich zum dritten Punkt. Soweit also zu den historischen Transformationen. Ich komme damit zu meinem Hauptteil, der sich den verschiedenen Formen und Modellen der Kritik widmet. Da mein Vortrag auf die Begründungsproblematik, die ich so ein bisschen einleitend dargestellt habe, zugeschnitten ist und ich im letzten Abschnitt auch die Konstellationen kurz benannt habe, die hierfür verantwortlich sind, werde ich nun in diesem Abschnitt nur Kritikformen thematisieren, die sich als Antwort hierauf verstehen lassen oder auch tatsächlich so gedacht sind, die also explizit oder implizit die Frage der Begründbarkeit von Kritik reflektieren. Um dies bereits vorab zu kennzeichnen, hat sich eine Unterscheidung innerhalb der Diskussionen um Kritik eingebürgert, nach der zwischen immanenter und transzendierender Kritik unterschieden wird. Also immanente Kritik ist eine Kritik, die sozusagen ihre Maßstäbe aus innerweltlichen Mechanismen zieht, und eine transzendente Kritik wäre eine, die sich etwa, oder transzendentale Kritik wäre eine, die sich etwa auf Gott oder das Naturrecht oder anderes stößt. Um ein wenig Übersicht in die Diskussionen zu bringen, werde ich die verschiedenen Ansätze der Kritik anhand eines analytischen Rasters sortieren. Vorschläge zur Differenzierung von Kritikformen finden sich vielfach. Ich werde in der Folge 7 Formen der Kritik unterscheiden. Also ich mache das dann im Einzelnen nachher. Da Kritik immer in ein kompliziertes Spiel zwischen Nähe und Distanz zur kapitalistischen oder gesellschaftlichen Praxis eingelassen ist, werde ich die Liste hieran strukturieren. Also ich unterscheide sozusagen Kritikformen, je nachdem, wie nah sie sozusagen an der kritisierten gesellschaftlichen Praxis sind. Zudem stelle ich jeweils die Frage nach dem Wohin und dem Woher der Kritik. Ich beginne die Darstellung mit jenen Ansätzen, die sich in ihren Maßstäben und Zielvorstellungen um einen möglichst engen Kontakt zur gesellschaftlichen Praxis und der Normen bemühen, und ende mit jenen, die eine maximale Distanzierung anstreben. Die analytische Trennung dieser 7 Formen ist dabei nicht immer eine faktische. Vielmehr kreuzen sich die Argumentationsmuster auf vielfache Weise, aber ich halte es für sinnvoll, dass man die systematisch so ein bisschen auseinanderhält. Ich habe das so ein bisschen versucht, in so eine Tabelle zu transformieren, damit man so ein bisschen vielleicht auch den Überblick behält. Eine erste Kritikform, die gerade in soziologischen Theorien sehr häufig zum Einsatz kommt, argumentiert funktionalistisch. Die normative Dimension wird hier nicht nur weniger betont oder vernachlässigt, sondern vielmehr geleugnet oder verworfen. Also es wird so getan, als ob diese Kritik überhaupt nicht normativ verfährt. Funktionalistische Kritiken argumentieren nicht mit politischen Zielbestimmungen oder normativen Leitbegriffen, sondern mit, als funktional notwendig proklamierten Momenten gesellschaftlicher Bestandserhaltung. Also das klingt ein bisschen luhmannianisch und das ist auch so gedacht, weil es bei Luhmann tatsächlich auch sehr sozusagen funktionalistisch daherkommt. Man trifft es in ganz vielen soziologischen Theorien, das ist sozusagen das, was ich typisch soziologische Spontankritik nenne. Ich führe das gleich noch aus. Kritisiert wird dann in etwa die Unkontrollierbarkeit, die Exzesshaftigkeit und Instabilität der gesellschaftlichen Dynamik. In diesem Sinne erzeugen funktionalistische Kritiken ein Schema argumentativer Selbstevidenz. Ja? Was ist gemeint mit Kolonialismus? Das erkläre ich gleich. Was heißt Evidenz? Evidenz ist sozusagen so, das ist aus sich heraus erkennbar. Also ich argumentiere gar nicht normativ, aber es ist aus sich heraus sozusagen plausibel, dass das irgendwie auch eine Kritik ist. Also das ist gerade das Moment sozusagen, dass sie eigentlich nur so tun, als würden sie analysieren. Ich habe deswegen hier bei Verfahren nämlich gar nichts hingeschrieben, weil es gar kein, in engerem Sinne kein Verfahren geht, wie diese Kritik vorgeht. Die analysiert einfach nur und scheint sozusagen aus sich heraus eine evidente Kritikperspektive zu machen. Also in dem Sinne, wenn ich sage, Kapitalismus wird immer exzesshafter und so weiter, dann muss ich gar nicht sagen, dass ich das schlimm finde. Das ist sozusagen plausibel. Also das kommt da sozusagen aus der Analyse als sich schon irgendwie gewissermaßen heraus. Also fragt mich zwischendrin, wenn irgendwas unklar ist, also ein Begriff. Und diese Kritiken sind daher wohlgemerkt eben sozusagen explizit durch ihr sogenanntes Neutralitätspostulat, nämlich dass sie eigentlich gar nicht als Kritik auftreten, eher kryptonormativ ausgerichtet. Also sozusagen das Normative kommt eher so sozusagen unsichtbar hintenrum durch. Sie finden sich häufig dort, wo bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen als unverträglich mit den sonstigen Bedingungen menschlicher Existenz dargestellt werden. Wie bei Habermas eben in der Kritik der Kolonialisierung der Lebenswelt, wo er sozusagen darstellt, dass die Funktionssysteme der Gesellschaft, also Politik und Ökonomie, auf die Lebenswelt, also auf unser sozusagen alltägliches Hintergrundwissen zurückgreifen und das kolonialisieren und das damit zerstören und damit ihre eigenen Grundlagen, die eigenen Grundlagen ihrer Existenz gefährden. Also das ist sozusagen so ein Modell. Funktionalistische Kritik dieser Art verweist etwa auf die soziologische oder ökologische Unverträglichkeit kapitalistischer Produktionslogik, gerät aber dann an ihre Grenzen, wo etwa der Green Capitalism diese Kritik integrieren kann. Sie problematisieren deren Selbstdestruktivität bzw. die systemisch induzierte Bedrohung der Bestandsvoraussetzungen, also sozusagen, dass die Grundlagen der gesellschaftlichen Existenz durch die Gesellschaft, also durch die Funktionssysteme der Gesellschaft selbst zerstört wird, also so eine. Das ist im Grunde eine funktionalistische Kritik deswegen, weil man darauf hinweist, dass die sozusagen Funktion des gesellschaftlichen Gesamtapparats unterlaufen und gefährdet wird. Funktionalistische Kritik umgibt daher häufig als das Woher der kritischen Maßstäbe, also woher sie sozusagen ihre Maßstäbe nehmen, sowie das präferierte Wohin der gesellschaftlichen Entwicklung erscheint mit Einschränkungen die gesellschaftliche oder die bestehende Ordnung selbst. Funktionalistische Kritik umgibt daher häufig ein konservativ bewahrender Gestus, sodass sie in politischen Diskursen wie etwa der Ökologiebewegung oft als eine Art Warnung auftritt. Zudem ist sie oftmals unterschwellig von Gleichgewichtsvorstellungen durchzogen. Also das sind sozusagen die Probleme, die ich da auch nochmal genannt habe. Ein zweiter Typus von Kritik kann als interpretativ bezeichnet werden. Idealtypisch realisiert findet er sich in den Schriften von Michael Walzer und anderen Kommunitaristen. Diese Kritik stützt sich auf bereits vorhandene Werte einer Lebensform mit einer bestimmten, partikularen Vorstellung vom guten Leben. In diesem Sinne befindet sie sich in der geringstmöglichen Distanz zur sozialen Praxis. Sie orientiert sich an dichten materialen Kriterien der jeweiligen Kultur oder Gemeinschaft, die es zu interpretieren und zu artikulieren gilt. Ungerechtigkeiten lassen sich dann am Verstoß gegen die eigenen, typischerweise expliziten, also gegen die Kriterien, die eine Gemeinschaft oder Kultur selbst sozusagen hat und auch durchaus artikuliert, erkennen und bemessen. In Bezug auf das Wohin der Kritik hat diese Kritikform damit klare, selbstbegrenzende Vorstellungen. Gesellschaftliche Veränderungen sind legitim, sofern sie zu einer Aktualisierung von vorhandenen, aber nicht vollständig realisierten bzw. verschütteten Wertvorstellungen der jeweiligen Kultur beitragen. Bezogen auf kapitalistische Vergesellschaftung kann aus dieser interpretativen Perspektive etwa kritisiert werden, dass das systemische Versprechen einer leistungsgerechten Verteilung der produzierten Güter durch tradierte Klassenstrukturen unterlaufen wird. Der Preis für die relative Nähe zur jeweiligen gesellschaftlichen Praxis wird schnell klar. Die Kritik ist mit ihrem Bezug auf bestehende Werte und Selbstbeschreibungen denkbar wenig subversiv. So wird etwa wie im skizzierten Fall, also mit der Verteilung von Gütern, das Leistungskriterium zum unbefragten Ausgangspunkt genommen. Alternativen hierzu, also andere Verteilungen von Gütern oder gar eine Abschaffung von Eigentum, geraten aus einer solchen Perspektive gar nicht mehr in den Blick. Entsprechend wird die Quelle des zugrunde liegenden Kriteriums nicht kritisch hinterfragt. Es genügt, dass eine Leitidee zum kulturellen Inventar gehört. Als dritte Form, was ich eine rekonstruktive Kritik nenne, hat diese Kritikform einen ähnlichen Ausgangspunkt wie die interpretative Kritik, ist aber analytisch komplizierter oder ambitionierter. Diese Kritikform, die etwa von Habermas und Hornet vertreten wird, deswegen nenne ich das jetzt hier auch ein bisschen länger, weil sozusagen genau diese Diskussion im Zentrum steht, will normative Gehalte bergen, die den Praktiken des kritisierten Zusammenhangs grundlegend innewohnen. Diese Gehalte sind dann weniger partikularkontingent, wie im Fall der interpretativen Kritik, weil die interpretative Kritik, also die Kommunitaristen, sich immer nur auf bestimmte Kulturen oder Gemeinschaften beziehen. Und Habermas und Hornet haben eigentlich die Idee oder sozusagen das Motiv, universalistische Kriterien zu finden, die über die jeweiligen Kulturen oder über jeweilige Kulturkreise oder Gemeinschaften hinausgehen. In diesem Sinne werden empirische Widerstände und Leidenserfahrungen zwar registriert, jedoch nur, auf einer höheren Abstraktionsebene auf ihre Legitimität geprüft zu werden. Die interne Rekonstruktion soll auf diese Weise Prinzipien zutage fördern, die quasi anthropologische oder zumindest transkulturelle Gültigkeit besitzen, also gewissermaßen universelle Kriterien, nach der sozusagen etwas von denen aus dann etwas, nämlich bestehende gesellschaftliche Ordnung, kritisiert werden kann. Habermas erkennt diese Prinzipien, vielleicht ist es einigen von euch bekannt, in den Strukturen menschlicher Kommunikation, deswegen die Theorie des kommunikativen Handelns, Hornet im Bedürfnis nach identitätsstiftender Anerkennung. Eine Annäherung an die Idealposition, beziehungsweise das, was sie dann Entpathologisierung der realen Verhältnisse nennen, bedeutet dann einen Fortschritt. Im Hinblick auf das Wohin wird also eine klare, wenn auch abstrakte Grenzziehung vorgenommen. Praktiken und Institutionen sind legitim und anzustreben, sofern sie den gefundenen Prinzipien genügen. Für Gesellschaftskritik kann das bedeuten, als eigentlichen Sinn von Wirtschaft ein grundlegendes Interesse an autonomer Lebensführung jenseits von materieller Not zu sehen. Dieser bislang verschüttete Sinn wäre dann durch die faktische Ausbeutung und Verelendung korrumpiert. Die von Habermas und Hornet eingenommene Position wird gleich von zwei Seiten her kritisiert. Zum einen steht sie durch ihre Nähe zur konkreten Praxis stets unter genealogischem Vorbehalt, also das erkläre ich gleich, was das meint. Also unter dem Vorbehalt, dass ihre Maßstäbe selbst, die sie meinen, universalistisch rekonstruieren zu können, in sich bereits kapitalistisch infiziert sind. Zum anderen ist sie durch ihr Festhalten an der Idee einer universalistischen Letztbegründung, also letztlich durch eine zu starke Distanznahme mit dem Vorwurf konfrontiert, die pluralistische Praxis der Akteure und Kulturen zu verfehlen. Ups, das ist falsch. Konstruktivistische Kritik als vierte Variante bringt ihren Gegenstand in eine noch größere analytische Distanz. Im Anschluss an Kant ist es vor allem John Rawls, der in seiner Theorie der Gerechtigkeit nach einem Ort jenseits realer Machtverhältnisse sucht. Mit Hilfe der Figuren des Urzustandes, also ich weiß nicht, wie sehr das bekannt ist, aber ich erläutere es so ein bisschen jetzt gerade, und den Schleier des Nichtwissens konstruiert er einen Standpunkt, von dem aus ein möglichst unparteilicher Blick auf die Gesellschaft geworfen werden soll. Soll ich das erklären mit diesem Schleier? Okay. Also die Idee bei ihm ist, dass man sozusagen so eine konstruierte Situation herstellen kann, in der man Individuen danach sozusagen befragt, was sie eigentlich haben wollen, also was sozusagen irgendwie gesellschaftliche, sozusagen wie sie Gesellschaft einrichten wollen, und sie sollen sich sozusagen hinter diesem Schleier des Nichtwissens eine Gesellschaft ausdenken, die dann sozusagen mit der realen Gesellschaft verglichen werden kann. Und die Prämissen bei diesem Schleier des Nichtwissens ist die, dass man selbst nicht weiß, welche Position man in dieser Gesellschaft hat. Also man weiß nicht, ob man Angestellter ist, Arbeiter oder was auch immer, oder Rentner oder wie auch immer. Und die Grundidee bei Rawls ist die, dass man sozusagen mit dieser konstruierten Situation sozusagen in Kontrast zur Realität kommt und damit sozusagen irgendwie so einen Kritikstandpunkt ermöglicht, indem man sagen kann, okay, diese jetzige reale Gesellschaft entspricht dieser Gesellschaft, wie sie vielleicht eigentlich sein sollte, überhaupt nicht. Also, dass man sozusagen irgendwie natürlich eine Gesellschaft entwirft, die möglichst egalitär ausgerichtet ist. Das entsprechende Gedankenexperiment soll sich dem Prinzip nach auf alle normativen umstrittenen Grundstrukturen des Zusammenlebens anwenden lassen und wird von Rawls selbst auch als Perspektive genutzt, um sich kritisch mit kapitalistischen Institutionen auseinanderzusetzen. Vollkommen ahistorisch und unparteilich ist der Ansatz indes nicht, da auch hier gehaltvolle Prinzipien wie Vernünftigkeit, Allgemeinheit und Reziprozität vorausgesetzt werden müssen, die keinen Anspruch auf universelle, auf Kulturinvarianz, also auf universelle Gültigkeit haben. In Bezug auf den Kapitalismus könnte ein konstruktivistischer Zugriff bedeuten, die strittigen Fragen der Güterverteilung und Eigentumsordnung unter dem Schleier des Nichtwissens zu diskutieren, also sozusagen ohne Kenntnis, in welcher Position man sich befindet in der Gesellschaft. Im Anschluss daran werden die vorhandenen Institutionen mit den gedankenexperimentell erdachten und präferierten Formen zu vergleichen. Das Problem zeigt sich eben hier, was passiert, wenn die hypothetische Einigung im Urzustand, also hinter diesem Schleier des Nichtwissens, deutlich von den Überzeugungen realer situierter Subjekte abweicht. Welcher Seite ist dann der Vorrang einzuräumen? Sofern eine Vermittlung zwischen den Überzeugungen vom entbetteten Urzustand und der eingebetteten Realität Personen nicht gelingt, droht hinsichtlich dieser Kritik eben die Wirkungslosigkeit. Ich bin damit bei der fünften Kritik, vielleicht ist das am meisten noch bekannt, die Ideologiekritik von bzw. im Anschluss an Marx hat dieses Problem nicht. Sie analysiert grundsätzlich herrschaftsstabilisierende Vorstellungen. Faktische Werte, also all das, was die anderen bisher genannten Kritikmodelle eigentlich aus der Praxis irgendwie zu entwickeln oder zu erkennen versuchen, sind ihr zufolge Produkte von Machtverhältnissen und nicht Ausdruck, sondern Verschleierung der eigentlichen objektiven oder wahren Interessen und gesellschaftlicher Zusammenhänge. Je nach Kontext wird Ideologiekritik eher politisch oder erkenntnistheoretisch begründet. Deswegen habe ich hier Marx, Adorno einerseits genannt, aber auch Bourdieu. Bei Bourdieu wäre etwa die Idee, dass Ideologie sozusagen einer nicht reflektierten Positionsabhängigkeit in der Gesellschaft entstammt, also dass man sozusagen seine eigene Position nicht hinreichend berücksichtigt und aus dieser Position heraus gewissermaßen allgemeine Aussagen trifft. Also sozusagen eine Verallgemeinerung der eigenen unreflektierten Position innerhalb der Gesellschaft. Bei Adorno Marx und Adorno Horkheimer Marx oder auch Sohn Rethel wäre das ein Stück weit komplizierter. Also da gründet Ideologie dann vor allem in einem alltäglichen Praxiszusammenhang selbst, also vor allem in der Waren- und Geldlogik. Gerade diese zweite Form, also Adorno und Marx gewissermaßen, der Ideologiekritik hat deshalb einen stark theoretisch-analytischen Anteil. Sie muss nicht nur genau nachweisen, wie solche Prozesse der Verkehrung aus der gesellschaftlichen Praxis erwachsen, also wieso sozusagen die gesellschaftliche Praxis Ideologie erzeugt und dieser überhaupt bedarf. Sie tritt auch als Enttäuschung aus, also mit Bindestrich. Das heißt, als theoretische Anstrengung, den verzerrenden Schleier der Ideologie zu lüften. Diese Kritik, Zitat Marx, enttäuscht den Menschen, damit er denke, handle, seine Wirklichkeit gestalte wie ein enttäuschter, zu Verstande gekommener Mensch. Zitat Ende. Die Kritik verlangt daher immer, also diese Form oder Ideologiekritik verlangt daher immer eine Wahr-Falsch-Unterscheidung, die zwar nur in Ausnahmefällen einfach standpunktbezogen begründet wird, also das findet man etwa bei Lukács in der Figur des Klassenbewusstseins, jedoch häufig dem Vorwurf ausgesetzt war, dass sie letztlich auf Elitenwissen rekurrieren. Die erforderte immense theoretische Distanzierungsleistung bringt die Ideologiekritik in eine skeptische Position zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. Sie kritisiert Wirklichkeit in einem stark transzendierenden Sinne. Aufzuzeigen sind nicht bloß die beschränkten, sondern eben die falschen und herrschaftsstabilisierenden Vorstellungen der Subjekte. Diese Kritik beharrt zuweilen, wie bei Horkheim und Adorno, dezidiert gegen die empirische Wirklichkeit auf einen umfassender gedachten emphatischen Wahrheits- oder Gerechtigkeitsbegriff, der jedoch selbst, und das war das Problem Adornos, wie ich denke, in den 60er Jahren, immer weniger begründet werden kann. Ideologiekritik ist von Beginn an eng mit Kapitalismuskritik verknüpft, indem sie etwa auf ein eigentliches Klasseninteresse rekurriert. Sie kann aber auch in einer Kritik an legitimierenden Sachzwanglogiken bestehen, insofern diese den Kapitalismus als naturgegeben oder alternativlos erscheinen lassen. Ideologiekritik hat daher einen, könnte man sagen, denaturalisierenden und entselbstverständlichenden Gestus. Also das sind so zwei Begriffe, die sich vor allem eigentlich bei Foucault, in Bezug auf Foucault eingebürgert haben, aber das kann man hier im Grunde auch sagen. Zur Kritik am ideologiekritischen Programm gehört vor allem die Frage, woraus sich ein anderer oder gar privilegierter Zugang zur gesellschaftlichen Wirklichkeit herleitet, mit dessen Hilfe ein bestimmtes Leben eben als falsch gekennzeichnet werden kann. Sowohl Quelle als auch Fluchtpunkt bleiben in der Regel im Verborgenen. Evident ist indes die extreme Distanznahme vom und die klare Absage an den ideologiegetränkten Status quo. Auch genealogische Kritik, also die fünfte jetzt von mir oder die sechste jetzt von mir vorgestellte Position. Genealogische Formen von Kritik bringen ihren Gegenstand über die Technik der Historisierung in eine stärkere Distanz. Also das ist das, was man vor allem bei Nietzsche, aber auch bei Foucault und bei Judith Butler findet. und in eine stärkere Distanz, als es bei interpretativen oder rekonstruktiven Varianten möglich oder gewollt ist. Als historisch deskriptive Formen gehen sie zudem nur implizit normativ vor. Also man kann eigentlich darüber streiten, ob das überhaupt eine normative Kritik ist, weil es sozusagen eigentlich eher so eine Historisierung bestimmter gesellschaftlicher Praktiken ist. Hier gibt es weder eindeutige Fortschrittsrichtungen noch Idealzustände oder als gültig erachtete Werte, von denen auszugehen ist. Die machttheoretischen Annahmen dieses von Nietzsche und Foucault gewählten Zugangs beinhalten eine grundsätzliche Skepsis gegenüber der normativen Fundierung und Absicherung von Kritik. Jegliche Festlegung auf einen eindeutigen Kritikmaßstab stellt für sie bereits eine Fixierung bestimmter Machtverhältnisse dar. Eine Frage? Im Fokus steht die Denaturalisierung und Delegitimierung dieser Verhältnisse. Ein transzendierendes Moment wird nicht vorausgesetzt, sondern in historischer Distanznahme und im Aufzeigen alternativer Möglichkeiten gewonnen. Dies geschieht durch den Nachweis des Gewordenseins, also der historischen sozusagen Genese, normativ aufgeladener Phänomene, wodurch deren fundamentale Kontingenz, also der Zufälligkeit und Relativität zum Vorschein kommen sollen. Es könnte so, aber eben auch ganz anders sein. In diesem Sinne verhält sich die Genealogie weitgehend neutral zur Richtung gesellschaftlicher Veränderung. Ziel ist gerade nicht, eine bestimmte Grenzziehung zu erreichen, sondern die Transgression, also bei Foucault heißt es dann meist Transgression, das meint sozusagen Überschreitung bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse, also ein sozusagen über diese Verhältnisse hinaus. Eine genealogisch gewendete Gesellschaftskritik ist nicht nur bestrebt, die zahlreichen kontingenten historischen Voraussetzungen dieser kapitalistischen Vergesellschaftung aufzuzeigen, um ihr damit ihre Selbstverständlichkeit zu nehmen. Sie versucht auch, die jeweiligen Grenzen der systemischen Logik als variabel und somit veränderbar darzustellen und damit etwa die Nichtnotwendigkeit oder Endlichkeit des Kapitalismus aufzuzeigen. Als problematisch erweist sich der machttheoretische Bezugsrahmen der Genealogie jedoch immer dann, wenn man zwischen legitimen und illegitimen Formen von Machtausübung unterscheiden will. Eine siebte und letzte Form der Kritik soll als welterschließende Kritik firmieren. Sie ist wohl die begründungsfeindlichste der bisher diskutierten Perspektiven. Sie strebt eine positive Erschließung bislang nicht wahrgenommener Möglichkeiten oder Wirklichkeiten an, etwa auf dem Wege künstlerischer Erfindung oder metaphorischer Perspektivengewinnung. Also die findet man vor allem einerseits bei Derrida und andererseits bei Richard Rorty, der tatsächlich sehr deutlich diese ganze Begründungsdiskussion von Kritik ablehnt und stattdessen sozusagen so eine ironische Position einfordert. Eine solche prominent von Derrida vertretene Herangehensweise entdeckt also nicht das, was es immer schon gab oder was gegenwärtig der Fall ist. Im Gegenteil, sie sucht nach Verschütteten, Verdrängten, nicht Realisiertem, vielleicht sogar Unsagbarem. Anstatt also die Nähe zum Selbstverständnis einer Gesellschaft zu suchen, wie das etwa die interpretative Kritik Walzers versucht, also was ich eingangs erläutert hatte, geht es hier gerade darum, das vorhandene institutionelle Ensemble in seiner ganzen Kontingenz sichtbar zu machen. Indem die Kritik hierbei sogar noch die Ordnung des Sagbaren zu überschreiten versucht, also wer mal Derrida gelesen hat, das sind immer diese Wörter, die dann so durchgestrichen sind und dann irgendwie Buchstaben drin haben, die eigentlich gar nicht reinpassen und so. Also etwa mit Hilfe von Durchstreichungen dekonstruktiver Relektüren oder aktiver Umdeutung bringt die hegemoniale Praxis in die größtmögliche Distanz. Als bekämpfenswert wird hingegen jeder Versuch einer institutionellen Stillstellung oder Schließung wahrgenommen, der alternative Deutungshorizonte oder Lebenspraxen per se auszuschließen droht. Welterschließende Gesellschaftskritik könnte etwa bedeuten, andere Arten des Zusammenlebens, andere Arten des Wirtschaftens oder eine völlig neue Bedeutung der Rolle von Arbeit zu denken, um mit ihrer Hilfe die gegenwärtigen Begrenzungen des kapitalistischen Gehäuses zu unterlaufen. Für das genaue Wohin kann und will diese Kritikform indes keinerlei Anleitungen geben. Stattdessen versucht sie, bestehende Grenzziehungen subversiv zu destabilisieren, um Handlungs- und Denk- und Veränderungsspielräume überhaupt erst wieder zu eröffnen. Die spezifische Leistung der welterschließenden Kritik besteht somit darin, dass sie den Akteuren ein neues Vokabular zur Verfügung stellt, das bei der Überschreitung kapitalistischer Machtverhältnisse behilflich sein kann. Soweit also zu den Formen der Kritik. Ich hoffe, die Darstellung war nicht zu kursorisch oder abstrakt, wenn nicht, können wir das in der Diskussion dann noch ein bisschen vertiefen. Zusammenfassend kann aber festgehalten werden, dass die Ansätze, die versuchen, auf das Begründungsproblem von Kritik einzugehen, also das Problem, was ich anfangs erläutert hatte, jeweils selbst mit bestimmten Problemen zu kämpfen haben. Also einerseits sehr oft mit dem Problem, viel zu nah an der gesellschaftlichen Wirklichkeit ran zu sein oder sozusagen bestimmte Prämissen, die in der Gesellschaft schon vorhanden sind, einfach unkritisiert oder sozusagen voraussetzungslos irgendwie zu übernehmen und damit sozusagen die gesellschaftliche Praxis sozusagen nicht in genug Distanz zu bringen. Deutlich wurde bereits durch die Darstellung der Genealogie und damit des von Foucault präferierten Modells, dass der Versuch einer Lösung der Begründungsfrage insgesamt nicht unproblematisch ist. Auch wenn die Frage der Begründung von Kritik als Problem anerkannt wird, kann daher das Projekt einer Fundierung von Kritik insgesamt in Frage gestellt werden. Dies möchte ich im nächsten Abschnitt tun, indem ich näher auf poststrukturalistische Argumente eingehen und das Spiel um Normen und Werte der Kritik als solches thematisieren. Jenseits dieser Diskussion um die positive Begründbarkeit von Kritiknormen gibt es auch Positionen, die einem solchen Versuch als Ganzem skeptisch gegenüberstehen. Bevor ich dies ausführe, möchte ich hier noch einmal betonen, dass ich mich selbst damit nicht gegen die Diskussion von Kritik, von Maßstäben der Kritik ausspreche, also etwa gegen die Diskussion der Frage, ob Autonomie, Gleichheit oder Gerechtigkeit als Kriterien einer emanzipatorischen Praxis fungieren sollten oder taugen können. In dem Sinne, dass man etwa betont, diese Gesellschaft unterlaufe bestimmte Vorstellungen von Autonomie, von Selbstverwirklichung oder von Gerechtigkeit, sondern wogegen ich mich ausspreche, ist vor allem gegen eine bestimmte Vorstellung, wie wir mit diesen Maßstäben umgehen. Sollten wir, wie stärkere Begründungsversuche, also vor allem Habermas und Honneth dies tun, nach diesen Maßstäben als Fundamente für kritische Praxis suchen? Sollten wir Kritik so verstehen, dass sie nur legitim ist, wenn sie stabil und sicher auf diesen Maßstäben beruht? Also das ist im Grunde die Befürchtung eben von Habermas und Honneth, die ich eingangs erwähnt hätte, dass Kritik sozusagen den eigenen Boden unter den Füßen verliert und keine festen, stabilen Maßstäbe hat, auf denen sie gründen kann. Sollten wir Kritik so verstehen, dass sie eben nur legitim ist, wenn sie auf diesen Maßstäben beruht? Also ich denke, dass die Metapher des Fundaments hier interessant und auch wichtig ist. Ich denke eben nicht. Wir müssen bedenken, dass diese Maßstäbe selbst, wie Foucault einwenden würde, eben schon bestimmten Kulturen angehören und selbst nicht immer unproblematisch sind. Ich glaube, dass poststrukturalistische Positionen gerade an diese Fragen anschließen können, da diese Theorierichtung insgesamt als, im Englischen vor allem verbreitet, dass man das als antifundationalistisch benennt, also sozusagen als ein Denken gegen Fundamente in jeder Hinsicht. Also ein Denken, was sozusagen ohne bestimmte Fundamente, auf denen man theoretisch aufbauen konnte, aufbaut, sondern sozusagen versucht, sozusagen so eine Art Spiel ohne Boden gewissermaßen zu betreiben. Also ein Denken ohne Fundamente. Ich erläutere das gleich noch ein bisschen. Um den Poststrukturalismus zu verorten, scheint es meiner Ansicht nach, neben dem bereits genannten, das heißt, es wäre dann vor allem genealogische und welterschließende Kritik, zwei Argumentationslinien zu geben. Der erste zentriert sich um das Begriffspaar Offenheit-Geschlossenheit. Die zweite verweigert auch dieses Kriterium und begreift Kritik als Subversion und Begründungsversuche als, zugespitzt formuliert, notwendig scheiterndes Phantasma der politischen Philosophie. Nun aber zum ersten Punkt, also der Offenheit. Dies findet sich schon bei Derrida, das hatte ich eben kurz genannt, deutlicher aber bei Ernesto Laclau oder bei Claude Lefort. Anstatt konkrete Kriterien anzugeben und etwa Freiheit gegen Macht auszuspielen, in dem Sinne, dass man sagen würde, unvermachtete Strukturen sind besser als vermachtete, wird eine solche Gegenüberstellung abgelehnt und stattdessen innerhalb von Machtverhältnissen zwischen beweglichen und unbeweglichen Formen unterschieden. Zumal die Voraussetzung, also die Grundprämisse ist, dass es gar keine Verhältnisse jenseits von Machtverhältnissen gibt, also dass wir alle überall Verhältnisse haben, die von Macht durchsetzt sind und sozusagen dieses Jenseits der Macht sowieso eine Illusion sei. Anhand der Rigidität, der Grenzziehung, also anhand der Deutlichkeit oder anhand der Stärke dieser Trennung und der Grenzziehung lässt sich also so ein kryptonormatives Kriterium der Offenheit entwickeln, dem unveränderbare geschlossene Strukturen entgegenstehen. Also man hat sozusagen dann diese Gegenüberstellung zwischen Strukturen, die sozusagen eher offener sind, eher alternative Deutungsangebote auch ermöglichen und welche, die sozusagen sehr hegemonial geschlossen sind und gewissermaßen institutionell stabilisiert und Alternativen oder andere Deutungen einfach per se ausschließen. Ähnliches findet sich auch beispielsweise bei Jacques Rancière, also das scheint mir insgesamt eine sehr französische Diskussion zu sein, der emanzipatorische Politik danach bestimmt, dass die festgesetzte, er nennt es dann polizeiliche Ordnung, herausgefordert wird und als Ganzes in Frage gestellt wird. Kritik, Emanzipation oder er nennt es dann Demokratie, findet nur in dem Moment der Infragestellung der Fundamente einer jeweiligen Ordnung statt. Also in diesem Moment der institutionellen Beweglichkeit, also in dem Moment, in dem die Institutionen und die Ordnung und die soziale Herrschaft selbst sozusagen konfrontiert ist und in Frage gestellt wird. All diese Ansätze münden, wie man das nennen könnte, in eine Programmatik der Beweglichkeit und des Offenhaltens. Schließungen von Diskursen, Schließungen, also Hegemonien, in denen kaum Alternativen artikuliert werden können, werden als totalitär gebrandmarkt, weil sie umso rigider von Gewalt, Herrschaft und Ausschluss durchzogen sind. Als Programm der Kritik gilt hier, ähnlich der welterschließenden Kritik Derridas, das Modell der Grenzüberschreitung. Je nachdem, wie man Ernesto Laclau jedoch liest, bietet sich auch eine Position an, die sich jenseits der normativen Debatte situiert und die Bemühungen um normative Begründbarkeit zurückweist, also als Ganzes zurückweist. In diesem Sinne gibt es zwar auch Argumente in sozusagen um Kritik oder um normative Fundamente, aber eben vor allem Kräfteverhältnisse oder das, was Laclau Antagonismus nennt, also sozusagen immer nur gewissermaßen schon immer vermachtete Verhältnisse, in denen bestimmte Kräfte existieren, und sobald wir irgendwas artikulieren oder sobald wir Politik betreiben oder irgendwas einfordern, sind wir immer schon in diesen Verhältnissen und können überhaupt nicht auf ein Fundament rekurrieren, was sozusagen stabil ist, sicher ist oder außerhalb dieser Verhältnisse. Wenn wir etwa Autonomie einfordern, können wir eben nicht darauf vertrauen, dass es in sich plausibler oder durchsetzungsfähiger ist als andere Konzepte. Also das wäre sozusagen Habermas, also dass man sagt, Kraft des besseren Arguments wird sich das durchsetzen gewissermaßen. Laclau wäre da skeptisch, weil er sagt, wir sind sozusagen mit unseren Artikulationen und Forderungen immer in Kräfteverhältnissen involviert, sodass wir sozusagen das bedenken müssen, von wo und wie und in welcher Art wir bestimmte Dinge artikulieren, also in welche Diskurse wir uns situieren. Wenn wir etwa Autonomie einfordern, können wir eben nicht darauf vertrauen, dass es plausibler oder durchsetzungsfähiger wäre, abgesehen davon, dass Autonomie selbst im Sinne Laclaus eigentlich noch gar nicht viel bedeutet, also diskursiv eigentlich noch gar keine, sozusagen noch relativ unbestimmt bleibt und eben erst gefüllt werden muss mit irgendwelchen weiteren Attributen, und diese Attribute entnehmen wir bestimmten Diskursen, also wir können sozusagen bestimmte Forderungen immer nur innerhalb bestimmter Diskurse sozusagen artikulieren oder fordern, und diese Bedeutungen dieser Begriffe sind nicht einfach irgendwie frei flottierend oder jenseits irgendwie von Gesellschaft, sondern die sind immer schon relativ festgeschrieben in bestimmten Diskursen. Also wenn wir beispielsweise gegenwärtig Autonomie einfordern, müssen wir sozusagen bedenken, dass es sehr gut vereinnahmbar ist von so einem neoliberalen Regierungsprogramm, das uns dazu aktiviert, selbst verantwortlich zu sein, autonom zu sein und für uns selbst zu sorgen und uns als Unternehmer und so selbst zu betrachten und so weiter. Das wäre eher die Position, dass man sagt, wenn wir Autonomie fordern, es hat eigentlich noch nichts an sich zu sagen, sondern wir müssen darauf achten, in welchen Kräfteverhältnissen wir das tun. Also müssen dann auch skeptisch sein, was beispielsweise bestimmte Artikulationen von Autonomie oder Selbstverantwortung als kritische Praxis heute bedeuten könnten, weil sie genau sozusagen eigentlich innerhalb des hegemonialen neoliberalen Diskurses schon immer vereinnahmt sind. Was ist also das Problem dieser Begründungs- oder besser Fundierungsversuche? Ich hatte eingangs den Weg skizziert, den Habermas ausgehend von den ihm wahrgenommenen Problemen der früheren kritischen Theorie geht, nämlich die kritische Theorie wieder zu erden, also in sozusagen wieder auf ein Fundament zu beziehen, wenn man diese Metapher nehmen will. Also ihre Fundamente zu erneuern und sie damit wieder anschlussfähig und diskutierbar zu machen. Foucault wählt in einer ähnlichen Konstellation, nämlich in der Auseinandersetzung mit Jean-Paul Sartre um den Intellektuellen, eine andere Lösung. Er bestreitet vehement, dass es solche Fundamente, auf denen Kritik jeweils ahistorisch gewissermaßen beruhen kann, überhaupt geben kann. Und hält diese Suche nach stabilen Gründen oder nach dem stabilen Grund oder Fundament aus mehreren Gründen für ein irreführendes Phantasma. Drei Punkte möchte ich anführen, das ist auch das, was jetzt an der Wand dran steht. Einerseits sind diese Fundamente tendenziell blind gegenüber ihrer eigenen Herkunft. Also das war schon dieser genealogische Vorbehalt, den ich genannt hatte. Die Genealogie versucht zu rekonstruieren, wie bestimmte Normen überhaupt erst in die Welt kommen. Also wie wir bestimmte Normen und Wertvorstellungen historisch ab einem bestimmten Zeitpunkt entwickeln. Und sie ist daher sehr skeptisch, was sozusagen die einfache oder simple Übernahme von bestimmten Normen angeht. So kann die Genese von Normen selbst eben nur schwer thematisiert werden aus der Perspektive einer Fundierung, also einer begründungsorientierten Perspektive. Das Foucault'sche Programm dagegen wäre so eine Art Denaturalisierung, also das historische Gewordensein von solchen Normen zu thematisieren. Zweitens, die Orientierungssuche nach Fundamenten reproduziert eine Unterscheidung zwischen Erkenntnis und Praxis, die aus dieser Perspektive, nämlich aus poststrukturalistischer Perspektive, nicht zu halten ist. Demnach gibt es eben kein neutrales Wissen. Wir müssen vielmehr ernsthaft und realistisch berücksichtigen, dass ein Reden oder ein Denken über Realität und ein jeglicher Diskurs, also auch die skizzierten Diskussionen, die Realität bearbeitet und verändert. Also die begründungsorientierten Diskussionen tun sozusagen so, als könnten sie sich zumindest für diese Diskussion erstmal aus der Gesellschaft ausklammern und diese Begründungsfragen diskutieren. Sozusagen nach Foucault müsste man aber vielmehr berücksichtigen, dass man mit den Diskussionen und den Debatten diese Normen selbst, also auf diese Normen selbst zurückwirkt und diese Normen mitprägt. Also man produziert eben Normenwerte, man reproduziert sie, man festigt sie oder man verändert sie in jedem Reden oder in jedem Diskurs. Drittens, die rekonstruierten Normen und Werte existieren eben nicht nach Foucault außerhalb der diskursiven Wirklichkeit, also außerhalb von gesellschaftlichen Verhältnissen, Kräfteverhältnissen oder von Diskursen. Sie bedeuten nichts jenseits faktischer Diskurse. Ihre tatsächliche Bedeutung wird erst dort in Artikulationen und durch Aussagen festgesetzt. Selbst wenn wir Autonomie, also das Beispiel von eben, oder andere Leitbegriffe als, so wie Habermas das machen würde, verschüttete Instanzen der gesellschaftlichen Praxis zu erkennen meinen, müssen wir entweder zugeben, dass wir damit einfach noch gar nichts ausgesagt haben, oder etwas sowas wie unversehrte Praxis unterstellen, was Habermas dann in der Regel tut. Also so eine gewissermaßen unversehrte, normale, geglückte Praxis, die jenseits der realen Machtverhältnisse stattfindet. Also wenn wir sozusagen unterstellen, dass damit schon irgendwas gesagt sei. Man muss diese Foucault'schen Einwände nicht teilen. Ich denke aber, dass sie sehr gut als Hinweis bezüglich der Symptome und der Probleme der begründungsorientierten Debatte der neueren kritischen Theorie verstanden werden können. Also worum es mir im Vortrag vor allem geht, ist sozusagen, bestimmte kritische Perspektive gegenüber dieser Art von kritischen Theorie einzunehmen, die in Frankfurt derzeit unter Honneth und unter anderen betrieben wird. Überblickt man die letzten Schriften von Honneth, so zeigen sich meines Erachtens zwei zentrale Tendenzen, die beide als Symptome dieser Diskussion verstanden werden können. Erstens kann man beobachten, wie die Suche nach Maßstäben immer tiefer gelegt wird. Also gewissermaßen. Man gräbt sich immer tiefer bei Honneth in die Schichten der Sozialanthropologie hinein, während das bei Habermas war das sozusagen diese Figur der sprachvermittelten Interaktion, also noch was relativ Gesellschaftliches. Zwischen Menschen, so bezieht Honneth dies schließlich auf Anerkennungsbedürfnisse, also ein Konzept, was noch ein Stück weit unsoziologischer ist. Die ganze Bewegung hin zu sozialanthropologischen Motiven führt diese Diskussion jedoch immer weiter weg von konkreten geschichtlichen Verhältnissen und soziologisch zu beschreibenden gesellschaftlichen Zuständen. Zweitens macht dies deutlich, also sozusagen die Entwicklung der neueren kritischen Theorie, dass die kritische Theorie in ihrer heutigen Form immer weniger Soziologie ist. Statt Gesellschaftstheorie zu ihrem zentralen Gegenstand zu machen, bewegt sie sich immer weiter in Richtung Sozialanthropologie oder Sozialphilosophie. Im Extremfall führt das zu einer Gesellschaftskritik, die sich in Begründungsfragen verheddert, und ich glaube, das tun die auch gerade alle in Frankfurt, bezüglich der gelebten Praxis aber stumm bleibt. Wenn Kritik daher, wie ich eingangs erwähnt habe, Analyse und Normativität zugleich ist, also Analyse und Kritik, wird hier das Moment der Analyse nahezu vernachlässigt. Es ist ja nicht zufällig, dass Honneth seit nunmehr 20 Jahren proklamiert, etwas zugespitzt gesagt, demnächst wieder näher an die gesellschaftliche Wirklichkeit heranzutreten und sich wieder mit konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen zu befassen. Ein weiterer Schwachpunkt liegt sicherlich darin, dass die immer auch normierende, disziplinierende und manipulierende Wirkung der Normen selbst eben in dieser Art von kritischer Theorie nicht mehr hinreichend in den Blick genommen werden kann. Normen produzieren notwendig Verwerfungen, sie ziehen Grenzen und sind selbst Teil von Machtprozessen und Herrschaftstechnologien. Entsprechend halte ich es für verkürzt, nicht in den Blick nehmen zu wollen oder nicht in den Blick zu nehmen, wie Normen und Werte innerhalb von Gesellschaften produziert und durchgesetzt werden. Wie sich also überhaupt bestimmte Normen und Werte, wie etwa die Vorstellung von Menschenrechten, historisch konstituieren und Allgemeinheit erlangen. Die begründungsorientierten Kritikmodelle leben sozusagen unterschwellig und gewissermaßen manchmal auch unintendiert. Die Vorstellung nahe, dass dieses zur Normbegründung fähige Fundament nicht selbst in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Kämpfen gebildet wird. Sie reproduzieren damit einen Blick, auf der auf der einen Seite die Gesellschaft mit ihren Normen steht, und auf der anderen Seite der oder die Theoretikerin, die mit analytischem Blick das Soziale seziert. Wichtig bei diesen Einwänden scheint mir in der Konsequenz daher zu sein, dass das Augenmerk deutlicher auf die Art und Weise der Artikulation gerichtet ist, also wie wir bestimmte Kritik formulieren, in welchen Verhältnissen wir dies tun, in Bezug auf welche Diskurse wir das tun und sozusagen genauer oder sensibler darüber sein, sozusagen in welchen Konstellationen das geschieht. Wer in politischen Kontexten jemals Forderungen aufgestellt hat, wird merken, wie schnell diese verdreht oder verkehrt werden können. Die Konsequenz ist ein Kritikmodell, das eher subversiv ist und bestehende Kräfteverhältnisse zu unterlaufen und zu delegitimieren versucht. Praktische Beispiele kämen hier etwa aus Aktionen der Kommunikationsguerilla, der es darum geht, die bestehende kulturelle Grammatik zu verunsichern und sich genauer deswegen auf den und die sich genau deswegen auch auf den Foucault'schen Diskursbegriff beziehen. Ich komme also zum Fazit. auch oder gerade weil mir bewusst ist, dass ich viele Probleme nur andiskutiert, nicht aber im eigentlichen Sinne gelöst habe. Ich denke, es sollte aber deutlich geworden sein, dass es mir eher um eine Problematisierung von Kritik ging und darum, den Diskurs hierüber zu eröffnen und nicht irgendwie wieder autoritär zu beenden. Ich werde keine richtige Version von Kritik anbieten, da dies dem Dargestellten auch widersprechen würde. Bin also beim Fazit. Etwas provokativ ließe sich daher vorschlagen, ein fröhliches Spiel ohne Fundamente einzugehen und die Bodenlosigkeit des eigenen Standpunkts nicht nur bedauerlich zu registrieren, sondern bewusst einzugehen. Kritik als Subversion wäre dann genau jene Position, die sich im Spiel beweglicher Kräfteverhältnisse befindet, anstatt nach sicherem Terrain zu suchen und dort ihr Lager aufzuspannen. Dieses theoretische Nomadentum, wie Gilles Deleuze es im Sinn hatte, bedeutet also weniger Karten zu zeichnen, sondern mehr zu navigieren, vom Landgänger zum Seefahrer zu werden, der das bodenlose Fundament immer schon unter sich hat. Gleichwohl beinhaltet es keinen Blindflug, da die Reflexion und Problematisierung der normativen Prämissen darin ja weiterhin enthalten ist. Man muss dann auch gar nicht, wie Deleuze es im Sinn hatte, in mehreren Stimmen sprechen, um den Irrsinn von Standpunktphilosophie und Identitätslogik zu umgehen, sondern sich nur vergegenwärtigen, dass auch Gesellschaftskritik sich ihrer selbst nicht sicher sein kann. Ihre ehemals kritischen Positionen werden kommerzialisiert, vom Mainstream eingenommen und ihres kritischen Stachels beraubt. Die normativen Fundamente, die seinerzeit gegen die Monotonie des kapitalistischen Alltags ins Feld geführt werden konnten, wie Autonomie, Kreativität und Selbstermächtigung, sind unlängst zu Chiffren gegenwärtiger Selbstdisziplinierung und neoliberaler Regierungsprogramme geworden. Entsprechend erfordert dies eine Position, die sich weder darauf ausruht, eine vermeintlich kritische Position gefunden zu haben, noch nach der Vereinnahmung ehemals kritischer Maßstäbe diese Gesellschaft nun als beste aller Welten verklärt. Kurzum, wie es in einem demnächst erscheinenden Album einer bekannten Hamburger Band heißt, im Zweifel für den Zweifel oder, wie Walter Benjamin, der in diesem Zusammenhang oft oder gerne zitiert wird, es einmal programmatisch genannt hat, immer radikal, niemals konsequent. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Thank you.